Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht hier live im Fernsehen und im Radio, dann ruft mich ganz einfach an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann vielleicht gegebenenfalls zurückrufen können. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Alexandra und die ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian? Ne, Domian ist der Name. Domian. Domian. Okay, habe ich schon direkt zu Anfang ein schönes Thema für dich, Domian. Es geht um Sie sagt's nicht meine richtig. Erfahrung. Ist das ein Scherzanruf jetzt? Ist das ein Scherzanruf? Nein. Nein, ich dachte jetzt, weil das ist viermal falsch. Egal. Nö, eigentlich ganz und gar nicht. Ja, also es geht um, was hört sich? Sex in der Natur? Genau. Was natürlich fabelhaft ist im Moment bei dem Wetter, ne? Ja, genau, eben weil das im Moment bei dem heißen Wetter, ja, der Sonne und so echt ganz prima ist. Da überkommt es die jungen Mädchen, so wie dich. Ja. Erzähl uns was. Dazu. Also mein Freund und ich sind immer für sowas da und für sowas ausfallen. Also sowas eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Ja. Und also in unseren ersten Jahren, wir sind schon 2 Jahre zusammen. Ja. Haben wir das so entdeckt, aber es ist halt eigentlich noch nicht bis zum eigentlichen Geschlechtsakt gekommen. Mhm. Also wir haben schon mal ein bisschen so rumgekuschelt. Und rumgefummelt? Ja, rumgefummelt, genau. So ein bisschen Petting Light gemacht draußen. Wie bitte? Petting Light? Ja, genau, sowas in der Art. Ja. Also auch sehr schön ist zum Beispiel Oralverkehr. Es ist halt toll, wenn die Sonnenstrahlen und dann verschwitzten Körper einander. Das ist echt total toll. Ja. So ein Ziel. Schön ist dann auch, wenn man so wenn ich dann einen Minirock anhabe, nichts drunter habe oder so, ist echt dann gehst du im Minirock, ohne etwas drunter zu haben, mit deinem Freund im Wald bummeln. Ja, zum Beispiel. Ist es ein richtiger Wald oder ist es nur ein Stadtwald? Ja, ein Park? Das ist ein richtig tiefer Wald, richtig weil wir wohnen ja im Dorf. Und ja, das ist ja praktisch. Das heißt, außer dem Förster kann da keiner vorbeikommen. Nee, aber jetzt vor einer Woche ist halt ein bisschen mehr passiert. Und aha, erzähl. Ja, da wurden wir erwischt. Ihr seid ja erwischt worden. Also ihr wart draußen im Wald, in eurem schönen Wald, in genau, der Nähe von eurem Dorf, ihr beiden, hübschen. Ja. Und ihr wart oralmäßig oder was auch immer? Nee, also wir haben uns erst auf einer Bank gemütlich gemacht und das war dann auch nicht so eine gute Idee. Ja, aber ihr wart schon entblößt, man konnte einiges sehen. Ja. Ja, du hattest wieder mal keinen also Slip Oberteil an. Der Oberteil war aus und der Rock halt runter. Ja. Es war eindeutige Position von hinten. Und ihr habt gekuschelt auf der Bank? Nee, wir waren schon von hinten in Stellung. Ach du lieber Himmel. Ja. Von hinten in Stellung, auf der Parkbank. Genau. Nicht Parkbank, auf der Waldbank. Auf der Waldbank, mitten im tiefen Wald. Ja, ja gut. Und ich habe dann meinem Freund noch gesagt, da kann gar keiner vorbeikommen. Also, offensichtlich war da auch. Wo eigentlich selten jemand hat. Normalerweise sind ja an Bänken immer Wege. War da auch ein Weg? Ja. Ja. Ja, was geschah? Und dann bekam ich eigentlich auf einmal von hinten jetzt, also meine Ohren dann geflüstert, dass von hinten welche kamen. Das war eigentlich ja ziemlich lustig, weil ich wollte eigentlich noch gar nicht weg. Das war auch das Problem, da mussten wir dann mit unseren ganzen Sachen. Also Moment, langsam. Ihr wart gerade zu Gange, eher von hinten, und dann hat er dir von hinten geflüstert, zugeflüstert, da kommt jemand. Genau. Sehr witzig. Ja, sehr lustig. Und dann natürlich raus, und er hat dann natürlich dann schon mächtig ein Stehen gehabt, dann noch schnell weggelaufen bis zur nächsten Lichtung. Ja. Ja, und dann ist es dann weiter passiert. Auf der Lichtung? An einem Baum von hinten. An einem Baum. Haben die Leute, wer war das denn, Spaziergänger oder? Ja, das war ein Ehepaar mit einem Hund. Achso, haben die denn gesehen, was für schändliche Dinge ihr da im Wald treibt? Ja. Haben die gesehen? Und haben die euch nicht gedroht? Schmutzige Jugend von heute und sowas? Nee, also so weit haben die dann doch nicht mitgekriegt. Aber schon, das ist die eindeutige Position. Ja. Das ist klar. Und dann ist es doch passiert. Ja, hinterher war es echt ziemlich toll. Und auch, dann ist es endgültig passiert, weil das du gerade am Anfang gesagt hast. Passiert, ja. Und das war sehr schön für dich. Ja. Hör ich so aus dem Timbre der Stimme. Ja. Passiert das demnächst öfter? Ja, das wird auch das passieren. Wo wohnst du denn? Wo ist der Wald? Ja, vielleicht würden wir gerne mal alle spazieren gehen in dem Wald. Weil er so schön einsam ist, ja. Oder? Und dein Freund mag das auch. Was ist denn eigentlich für dich jetzt oder für deinen Freund das besonders Reizvolle, es in der Natur zu machen? Die Möglichkeit, vielleicht doch erwischt zu werden? Ja, das schon mal vor allem, das ist klar. Also wenn da 100%... Überhaupt alles in der Natur ist, jetzt ein ganz anderes Gefühl, als wenn du es zu Hause oder sonst wo machst. Überhaupt draußen, die lauen, in öffentlichen Orten, was weiß ich. Ja, die lauen Winde wehen überall um einen herum. Es riecht gut. Genau. Die Vögel singen. Ne? Also, ja, die Atmosphäre. Man fühlt sich so in einen Urzustand, einen urzeitlichen Urzustand zurückversetzt. Ne? So wie vor ein paar Millionen Jahren, unsere Urvorfahren im Wald. Ja, die haben ich habe auch schon mal gedacht, die haben das auch wirklich gemacht. Ja. Gut, Alexandra, das war doch eine sehr schöne Geschichte zum Einstieg heute in unsere Sendung. Du grüßt mir deinen Freund Dennis. Ja, das mache ich. Ne? Und der hat offensichtlich auch viel Spaß daran. Ja. Und dann noch viele nette Waldbesuche demnächst. Ja, das werden wir haben. Es soll ja ein warmer, heißer, schwüler Sommer werden. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr nur noch im Wald sein demnächst. Nee, das geht auch nicht. Alexander, mach's gut. Andere Sachen. Es gibt auch andere Sachen, stimmt. Tschüss. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Ralf, 35 Jahre. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Wir unterhalten uns über was? Ja, ich bin ein bekennender Big Brother Fan. Mhm. Und ich finde deine Sendung auch total klasse. Das ich wollte mich ein bisschen mit Big Brother mit dir unterhalten. Ja, können wir machen. Und zwar, das ist so, ich gucke das schon seit der ersten Sekunde. Nimm das auch regelmäßig auf. Ich habe also bis jetzt, an der 14. Kassette bin ich jetzt dran. Weine mich gleich mal ein. Ich habe die letzten Tage nichts gesehen. Ist irgendwas Besonderes passiert? Nee, also zurzeit ist es ein bisschen langweilig. Also, was ich wohl gut fand, am Mittwoch ist ein prominenten Friseur reingekommen in Big Brother Haus. Ehrlich? Ja, von Köln. Aber nur zum Frisieren und der ist wieder rausgegangen? Ja, der hat die alle frisiert. Ja. Hat die wunderbar frisiert. Mhm. Also die Sabrina, die sieht ja wirklich echt klasse aus. Ist Sabrina immer noch blond? Nee, die ist jetzt ein bisschen weißlicher, aber die hat total super Haare jetzt. Also die sieht wirklich toll aus. Ah, ja. Die ist wirklich super geschnitten. Also da war ich echt überrascht. Ja. Was das ausmacht, wenn man einen vernünftigen Haarschnitt hat. Ja. Ist denn die Verena immer noch zickig? Nein, die versucht jetzt mittlerweile mit jedem irgendwie ein Gespräch aufzubauen. Ah ja. Und jetzt auch mit der Sabrina, mit der hatte sie ein bisschen vorher ein bisschen... Oh ja, das haben wir alle Knatsch gesehen. Gehabt, ja. Aber sie tut jetzt also sehr, also sie geht zu jedem mal hin und spricht mal mit denen und sie haben sich also bis jetzt, heute zum Beispiel hatte sie sehr mit Sabrina beschäftigt, hat sich sehr gut mit ihr verstanden. Wahrscheinlich alles Strategie, um sich beliebt zu machen, mal böse interpretiert. Sag mal Ralf, wenn du Fan dieser Sendung bist, ne, hat das wahrscheinlich bei dir auch wie eine Bombe eingeschlagen, dass nächste Woche unsere Verona Feldbusch dort einzieht. Ja, ich finde das klasse. Du findest es gut? Ich finde das total super. Ja. Also ich denke auch nicht... Aber müssten dann nicht auch gleiche Regeln für alle gelten? Beispielsweise bekommt Verona ja ihr eigenes Klo, ne? Ja, ich denke, wenn sie da vor Angst hat, dass sie da halt gefilmt wird, ja okay, das ist vielleicht nicht ganz in Ordnung. Aber nicht ganz korrekt, ne? Wenn, dann müsste alles gleich sein. Ja, das stimmt schon, aber wenn sie da so Hemmung hat, aber ich finde toll, dass sie da mal für 3 Tage reingeht und mal ein bisschen Spaß macht. Mhm. Was meinst du denn? Dass die Sendung auch mal wieder ein bisschen einen kleinen Kick kriegt, weil zurzeit ist es wirklich ein bisschen langweilig. Ich habe das Gefühl, die Bewohner wissen nicht, was mit sich anfangen sollen. Mhm. Und ich finde das total klasse. Und ich glaube auch nicht, dass sie ihre Gage also für sich nimmt. Ich glaube, könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht spendet. Was ich wohl auch glaube, das wird vielleicht auch so sein. Also sie hat ja zurzeit keine Sendung, dass sie sich da auch ein bisschen aufmerksam macht. Ist natürlich eine Bombenwerbung für sie. Ist für sie eine Bombenwerbung und ist für Big Brother eine Bombenwerbung. Es stellt sich nur die Frage, wie ehrlich das Ganze ist. Wenn man nur 3-4 Tage drin ist, fällt es ja nicht so schwer zu Schauspielern. Wenn man 4 Wochen drin ist, dann muss man schon sehr konzentriert sein, ne, um sich zu verstellen und zu spielen. Ja gut, das ist klar, aber ich denke mal, die Verona, die kriegt dann, sagen wir mal, einen kleinen Eindruck von den Bewohnern. Mhm. Also sie kann dann vielleicht auch schon, also eher eine Meinung bilden, als wenn man das jetzt von draußen nimmt. Merkt an eigenen Leibe, wie schwer. Was meinst du denn, mit wem Verona nicht gut wird können, wenn man es überhaupt sagen kann in den paar Tagen, und mit wem sie besonders gut kann? Also ich denke mal, mit dem Jürgen wird sie gut können, mit der Sabrina bestimmt auch. Glaube ich auch. Mit der Verena weiß ich nicht so ganz, mit der Andrea bestimmt auch, Und weißt du was, ich glaube, dass John ganz schüchtern sein wird. Der wird schüchtern. Ja, der wird sich schämen. Okay, ich bin mal gespannt. Der wird gar kein Wort richtig rauskriegen, nee. Vermute. Ja, aber also John würde ich noch sagen, also ich finde den, das ist ein total klasse Typ. Wer, der John oder was? Der John, ja. Also ist, der gefällt mir sehr gut. Ist John dein Favorit? Wird er, meinst du, dass er es schafft? Nee, der schafft es nicht. Wer wird, also ich werde, wenn es kein Wunder passiert, wird es der Jürgen schaffen. Weil der Jürgen, der ist so beliebt und der ist auch eigentlich einer von, der mit jeder Situation irgendwie umgehen kann. Und was ich halt so sagen wollte über den John, also meine Frau ist halt total Fan davon. Bist du nicht eifersüchtig? Ja, ich tue immer so, aber ich weiß doch, dass er mich liebt. Aber ich finde das, also der John, ich fand total klasse, wie bei dem Alex, wie der Alex ihn da mit der Kerstin und der Manon da angemacht haben. Also wirklich auch teilweise ohne Grund und nicht auf die Art fand ich. Und wie der John ihn dann doch hinterher verziehen hat und noch zu ihm gestanden hat, das fand ich sowas von klasse. Da kann man wirklich viel draus lernen, finde ich. Ralf, lass uns mal noch ein paar grundsätzliche Worte reden. Ja. Zu dieser Sendung und zu dir. Ja. Du sagst, du verfolgst die ständig oder regelmäßig? Regelmäßig, ja. Warum machst du das? Weil ich finde das irgendwie total klasse, wie die, wie sie reingekommen sind, da habe ich so gesagt, ah, der ist ja super, der ist auch klasse. Wie die sich dann im Laufe der Sendung verändern. Und wie die auch miteinander klarkommen, wie miteinander umgehen, wie eine Gruppendynamik entsteht. Und was da alles raus geworden ist. Okay, es ist auch viel ist auch Geldmacherei, das ist schon richtig. Bist du von der Veranlagung her ein Spanner? Spanner kann man nicht so sagen. Also mich interessiert nicht so, wenn sie da duschen gehen oder so. Nee, spannend ist ja nicht nur bezogen auf Erotik und nackte Haut, sondern überhaupt, wenn man so heimlich so durchs Schlüsselloch guckt, wenn Leute irgendetwas Privates machen. Ist ja nicht schlimm, sind wir ja alle, ich bin's auch. Ja, klar, ja, okay, also es interessiert mich halt da, wie es da mit der Gruppe weitergeht und... So, nun ist das Ganze ja eine gnadenlose Kommerzmaschine. Das ist klar. Nervt dich das nicht manchmal ein bisschen als Fan, als Konsument der Sendung? Also ich finde, nein, also ich sehe das nicht so. Zum Beispiel, du musst auch bedenken, die Sendung, die kostet sehr viel Geld. Also die haben viel Geld dafür hingelegt, dass sie die überhaupt hier in Deutschland senden dürfen. Und das muss ja auch irgendwie finanziert werden und die Leute auch. Aber es kommt dicke und dreifach wieder rein. Also da brauchen wir uns keine Sorgen. Nee, das ist klar. Das kommt dicke und dreifach wieder rein. Da hast du schon recht. Aber ich finde, wenn die das ganze Geld, was, da müssen wir auch das ganze Geld, was da alles aus entstanden ist, da sind CDs entstanden, da sind zum Beispiel alles mögliche. Schachbrett, das verkaufen sie jetzt an gemeinnützige Institutionen und so, was da alles so raus entstanden ist. Also findest du okay, du findest okay, dass man da auch viel Kohle mitmacht, ist dir wurscht? Ist mir eigentlich wurscht. Ja. Jetzt haben wir gerade über die Verona schon gesprochen. Ja. Nun war zu lesen, dass Wiegald Boning und die Jenny, wer war es denn noch? Jenny Elvers, genau. Ja. Dass die auch gerne reingehen würden wollen. Wie findest du das? Die finde ich, also vom Typ her finde ich nicht so gut. Finde ich Verena Feldbusch schon interessanter, weil ich glaube, der Bund ist ein kleiner Chaot. Und ich weiß nicht, das könnte dann vielleicht dann ausarten. Und also zurzeit muss ich ehrlich sagen, es fehlt auch ein bisschen... Der Pep kommt jetzt durch die Verona wieder rein. Kommt wieder rein. Was meinst du, wer als nächster die WG verlassen wird müssen? Was ist dein Tipp? Also mein Tipp ist, also jetzt... Wer jetzt am Sonntag nominiert wird, ist mein Tipp, dass Verena und Sabrina nominiert werden. Ich glaube das auch. Und was glaubst du, wer dann letztendlich gehen wird danach? Ich denke, dass die Sabrina rausgehen wird. Ach, jetzt muss ich noch eine Frage fragen. Ja. Es wird ja im Moment gesammelt, ne, für Sabrina. Ja. Das weißt du, ne? Auch eine umstrittene Aktion. Ich habe hier in der Sendung auch schon gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, wie kann man denn sowas machen? Es gibt auf der Welt so viel Elend und so viel wirklich schlimme Sachen. Ja. Und da wird so ein Bohai gemacht. Wie stehst du denn dazu? Ja, ich denke, das ist auch nicht so ganz korrekt. Ich denke, das sollte man vielleicht anders machen. Also, ich weiß ja nicht, wie viel da jetzt gesammelt wird. Also ich fände nicht so gut, wenn die jetzt dadurch Millionärin wird. Ich fände also besser, wenn sie jetzt ihre Schulden bezahlt kriegt dadurch und man das vielleicht spendet. Ja gut, aber es geht ja um die Schulden. Das sind 300.000 Mark. Das sind ist klar, 300.000 Mark, ja. Aber empört dich auch nicht so, wenn es nur um die Begleichung der Schulden geht, sagst du, ist okay, kann man machen. Ja, ich denke, das kann man machen. Gut, Ralf, also wir werden nächste Woche alle Verona gucken. Nee, ich habe da noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Ja, und ich habe mir was überlegt. Und zwar auch das Thema Big Brother ist auch, also mit meiner Frau unterhalte ich mich da ständig, also oft und auch auf der Arbeit ist, also man kommt an Big Brother eigentlich nicht vorbei. Also es geht darum, also ich fände den totalen Kick, Die Verona geht jetzt rein, ist klar. Mhm. Aber ich finde, da fehlt ein männlicher Gegenpart. Mhm. Und jetzt denk mal, wen ich gedacht habe. An Boris Becker. Nee. An wen? An Jürgen Domina. An Jürgen Domina, ja. Jürgen Domina. Erstens, du kennst die Verona gut. Nein, nicht gut, aber ein bisschen kennen wir sie. Ein bisschen kennst du sie. Und ich finde, es sind nur 3 Tage und ich fände das absolut klasse, wenn also, du da reingehen würdest. Ich will dir mal sagen, ich habe bisher immer gesagt, für kein Geld der Welt ging ich da rein. Ja, das weiß ich. Weißt du, ne? Weiß ich. Ich kenne deine Meinung. Ja, es gibt allerdings in der Tat, da hast du mich gut ertappt jetzt, ein Speckwürfelchen, welches mich da reinlocken würde. Und dieses Speckwürfelchen, verzeih bitte, das ist Verona Feldbusch. Das habe ich mir gedacht. 3 Tage mit Verona zusammen wohnen. Das ist doch klasse. Fände ich nicht schlecht. Ja, und guck mal, du musst auch mal so sehen, du wirst... Aber wer macht dann die Sendung hier? Ja gut. Nein, ich habe... Ich denke, das wird dir kein Fan, wird dir das verzeihen, wenn du 3 Tage nicht deine Sendung hast, dann sehen wir dich... Nein, wir können es noch verrückter machen. Wir können ja dann jeden Abend die Sendung aus dem Big Brother Haus machen. Ja, das wäre doch noch eine bessere Idee. Ja, überhaupt kein Problem. Das wäre doch klasse. Da sind 1000 Kameras, mit einer Kamera eingeschaltet. Ja, klar. Und ich denke, RTL 2, die werden nicht mit Kusshand nehmen. Und der WDR wird froh sein, dass er mal so riesen Einschaltquoten hat. Ja, genau. Was wollen wir mehr, ne? Ja, also ich finde das der klasse. Ich denke, da sollten vielleicht sich auch mal andere Leute heute vielleicht mal dazu äußern. Also ich finde das klasse. Und wenn du das machen willst, dann ziehe ich echt den Hut vor dir. Also, jetzt haben wir was in Gang gesetzt, eine Lawine. Jetzt werden die Direktoren des WDR und das ist von RTL 2 erstmal berufen und grübeln, ob also das möglich ist. Ich würde mich echt freuen, wenn du damit einziehst. Und ich glaube, die Verona hat bestimmt auch nichts dagegen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass wir das wunderbar verstehen würden. Na, wir wollen mal sehen. Ich werde mal das Wochenende drüber schlafen. Du kannst ja mal eine Nacht drüber schlafen. Genau. Ich werde mal einen Tag drüber schlafen und dann sehen wir weiter. Ja, okay. Du, ich wollte... Wenn es noch geht, meine Frau wollte auch mal gerne mit dir sprechen. Jetzt haben wir ganz lange schon geredet, Ralf. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Ja, okay. Und du grüßt mir aber herzlich deine Frau. Ja, dann möchte ich noch meine Frau und mein Kind grüßen. Ja. Und die PM5, den DJ Olli. Jetzt reicht's aber. Okay. Tschüss, Ralf. Alles klar. Tschüss. Mit Verona Feldbus, mit Verona Feldbusch. Ich dachte hier schon gerade in den Bus. Es gibt ja heute nächstes so ein Busprojekt. Mit Verona ins Big Brother Haus. Klaus, 30 Jahre, guten Morgen. Ja, grüß dich, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich wollte dir eigentlich was erzählen über meine ganz verrückten, ausgefallenen Rekorde und dir gleichzeitig danach noch eine Frage stellen. Ja, jetzt aber dann mal los. Du bist bist im Guinness-Buch der Rekorde? Nein, ich lege auf einen Eintrag keinen Wert. Das ist auch sympathisch, finde ich. Weil bei mir geht es eigentlich nur um die Gaudi und hauptsächlich um den guten Zweck, weil... Diese Veranstaltung verbinde ich mit einem guten Zweck und kann keiner sagen, das Ganze ist los. Ja. Ja, erzähl mal so ein paar Rekorde, die du... Ja, es hat eigentlich ganz am Anfang angefangen damit, dass ich eben während der Schulzeit mal auf die Idee kam, ein Papierschiff zu bauen, wie wir es auch so aus dem Kindergarten kennen. Mhm. Und das wurde dann 7,70 Meter. Mhm. So, und dann ging es weiter mit Bierkisten stapeln, ist ein alter Hut, wurde ja bei Wetten, dass mal vor zig Jahren bekannt gemacht. Mhm. Und dann ging das weiter über einen großen Lego-Turm. Wie hoch? 38 Meter. Nicht schlecht. So, und dann kam die Krönung, dass wir dann, das heißt wir, das ist mein Team, das sind 3 Kollegen von mir, wir sind 2-mal den deutschen Rekord im Dauerachterbahn gefahren. Ach du lieber Himmel. Wie schrecklich. Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich mir das vorstelle. Wie viele Stunden sind das? Also wir sind jeweils immer 2 Tage gefahren. 2 Tage Achterbahn? Ja. Ununterbrochen? Ja, an einem Stück. Natürlich nachts ein paar Stunden mussten wir schlafen oder durften wir schlafen, weil aus sicherheitstechnischen Gründen darf man in Deutschland die Nacht nicht durchfahren. Also ihr seid in 2 Blöcken gefahren? Ja. Und wie lang waren jeweils die beiden Blöcke? So zwischen 12 und 14 Stunden. An einem Stück? Ja. Boah. Immer Achterbahn? Ja. Und habt ihr währenddessen gegessen? Ja, zwischendurch mal einen Happen, so Kleinigkeiten. Getrunken natürlich auch. Und wenn man mal Pipi machen muss, was dann? Ja, dann spurtet man schnell zur Toilette und spurtet zur nächsten wieder zurück. Dann kann man schnell mal aussteigen und ja, natürlich. Das schon. Also ihr müsst nicht in den Wagen reinpinkeln. Ja, soll ja auch nicht ganz verbissen gesehen werden. Soll ja nur eine Gaudi sein und ein guter Zweck sein, was dahinter stecken. Das ist der Hauptgrund. Und so sind wir in Berlin beim letzten Rekord an 2200 Kilometer gekommen. Wahnsinn. Dir ist nicht schlecht geworden dabei? Nein, nein. Man darf natürlich keine Loopingbahn nehmen, weil das wäre ja auch aus gesundheitlichen Gründen totaler Schwachsinn, weil da würden wir uns das Kreuz kaputt machen, da wird auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Mhm. Du sagst für einen guten Zweck. Was für ein Zweck war das jetzt, als ihr das mit der Achterbahn gemacht habt? Wir haben einmal vor einigen Jahren in einem bekannten Freizeitpark bei dir in der Nähe. Im Phantasialand? Ja, ganz genau. Mhm. Da haben wir vor 5 Jahren den ersten Rekord gefahren. Mhm. Da haben wir 10.000 Mark für die UNHCR, für Ruanda bekommen, was damals aktuell war. Mhm. Und beim letzten Rekord, das war in Berlin im Spreepark, in Zusammenarbeit mit dem SFW, haben wir auch nochmal 10.000 Mark bekommen für die deutsche Knochenmarkspenderdatei. Mhm. Und das speziell für Kinder, da ich selbst zwei kleine Kinder habe, die möglicherweise gesund sind. Mhm. Und ich da das Beispiel gesehen habe, ein 9 Monate altes Baby mit 4 Chemotherapien bei Leukämie. Mhm. Und da dachte ich mir, da muss ich was tun. Mhm. Also du verbindest optimal deinen Spaß. Ja. Das macht dir auch Spaß. Ja. Mit diesem, mit dem guten Zweck. Der ja, ganz ist. Genau. Und wenn man so ein bisschen durchgeknallt ist und solche verrückten Ideen hat und auch einen Grund hintersteckt, weil dann wird ja mal gefragt von der Presse, warum macht man sowas überhaupt? Mhm. Na gut, die Antwort hast du jetzt auch dann gegeben. Warum? Ja, nicht nur deshalb. Eigentlich der Hauptgrund war eigentlich am Anfang, dass ich gesagt habe, wir leben in einer Zeit, wo alles so tierisch ernst genommen wird und keiner lustig ist so richtig und keiner aus sich rauskommt. Und mit den Aktionen wollte ich eigentlich nur darauf aufmerksam machen. Ich glaube, so ernst ist die Zeit nicht mehr, wenn man sich die Fernsehprogramme anguckt. Ein Comedy-Format jagt das andere. Ne? Okay, aber wenn ich höre, dass jemand 300.000 Mark Schulden hat und die Leute dafür sammeln, also ich denke mir, da gibt es wirklich wichtigere Sachen. Mhm. Was ist denn das nächste Projekt, was du dir vorgenommen hast? Das nächste Projekt, eigentlich müsstest du davon schon was gehört haben. Müsste ich gehört haben? Wenn deine Mitarbeiter korrekt arbeiten. Weil ich nämlich am Montag ein Gespräch mit eurer Redaktion hatte, weil das nächste Projekt soll zum letzten und dritten Mal nochmal Achterbahnfahren sein. Mhm. Und diesmal auf der großen Michael Jackson Bahn, auch wiederum im Phantasialand. Mhm. So, und da hatten wir einen Paten gesucht für die Wette. Aha. Nicht für die Wette, sondern eben für die Aktion an sich, um auch vielleicht für den guten Zweck noch ein paar Mark mehr zu organisieren bei den Sponsoren. Mhm. Und da kam meine Frau auf die glorreiche Idee, wie wir am Überlegen waren, wen könnten wir nehmen? Da dachten wir an dich. So, und dann habe ich in der Redaktion angerufen und mit einer Frau Linde Weber gesprochen. Ja. Und die, der hatte ich auch ein Fax am Montag zukommen lassen, was sie dir hinlegen wollte. Mhm. Das kann sein, dass es da liegt. Aber wir haben im Moment so viel Post, dass es einfach noch nicht bearbeitet worden ist, sodass ich es wirklich noch nicht weiß. Also ich nehme das jetzt zur Kenntnis und finde es eine interessante Sache. Mache das gerne. Und das heißt, wir sollten auf jeden Fall mal unter vier Augen oder zwei Ohren telefonieren nochmal. Ja, natürlich. Das war eigentlich auch der Grund, dass ich heute versucht habe, bei dir durchzukommen. Ja. Und auch mal so allgemein darüber zu berichten, dass es nicht immer nur sein muss, dass sich jemand da profilieren möchte. Mhm. Ich meine, okay, kann natürlich keiner abstreiten, wenn er mal im Fernsehen oder in der Zeitung ist, dass man da persönlich auch ein bisschen toll findet, ist klar. Aber im Hauptgrund steht der gute Zweck und wenn man da was erreichen kann... Ist klar. Also diese nächste Aktion, um die es jetzt geht, findet auch in Brühl statt. Am 3. und 4. Juni. Am 3. und 4. Juni. Und ist zugunsten von, sag's nochmal... Diesmal für die Aktion Sorgenkind. Wir hatten uns eigentlich jemand anders ausgesucht. Mhm. Nur diese Leute wollten sich da richtig einsetzen, beziehungsweise sie hatten falsche Versprechungen gemacht, weil sie eigentlich einen Pate besorgen wollten, einen prominenten Paten. Und wo gesagt wurde, ist nicht oder kriegen wir nicht. Okay. Dann haben wir gesagt, Aktion Sorgenkind kennt jeder, beziehungsweise Aktion Mensch ist ja der neue Name, um korrekt zu bleiben. Und da wissen wir auch, dass das Geld ankommt, weil das ist auch dann eine wichtige Sache, dass wir wissen, dass das Geld ankommt und nicht irgendwelche... Super wichtige Sache, finde ich auch. Also ich bin dabei, wir beide telefonieren nochmal miteinander. Ich habe deine Telefonnummer ja offensichtlich dann irgendwo liegen. Ja. Ich melde mich bei dir und dann sprechen wir die Einzelheiten ab. Ja, hervorragend. Das ist eine Zusage hiermit. Ja, bedanke ich mich. Na prima. Freue ich mich. Schönen Gruß an deine Frau. Ja, danke. Tschüss, Klaus. Tschüss. Und jetzt ist als nächstes bei uns die Angie. Stimmt das? Ja. Angie, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe von einem Bekannten gehört, dass man bei dir auch ein bisschen Rat suchen könnte, eventuell. Ich bemühe mich, ja. Ich sag meine Meinung. Leg mal los. Und zwar, es ist eine unheimlich lange Geschichte. Ich habe letztes Jahr, ich fange von vorne an, damit es also vielleicht verständlicher ist. Mhm. Letztes Jahr auf Norderney gearbeitet für 4 Monate. Wo hast du gearbeitet? Auf Norderney. Auf Norderney. Auf der Insel Norderney. Mhm. Bin damals in einem verlobten Zustand dorthin gefahren. Mhm. Habe dort dann jemanden kennengelernt, habe die Verlobung wegen ihm aufgelöst. Mhm. und war dann mit dem Georg jetzt insgesamt 7,5 Monate dann zusammen. Mhm. Am 29. März diesen Jahres haben wir uns in aller Freundschaft getrennt. Mhm. Das heißt also, wir haben auch bis heute noch Kontakt. Ich war auf seinem Geburtstag am 9. April und da ist halt nochmal so viel passiert, dass wir jetzt Nachwuchs bekommen. Mhm. Und jetzt ist das große Problem, dass ich ihn zwar über alles liebe, bei ihm aber ein Stück fehlt, weil wir eigentlich wie Feuer und Wasser sind. Und jetzt halt das große Problem ist, wie machen wir das mit dem Kind? Und ich habe mir eigentlich immer gesagt, entweder... Moment, langsam. Du liebst ihn noch über alles. Ja. Obwohl ihr euch getrennt habt. Ja. Warum hast du dich denn von ihm getrennt? Weil ich einfach merke, dass er Probleme damit hatte, weil ich ihn wahrscheinlich zu viel geliebt habe und ihm ein Stück der Freiheit genommen habe, die er extrem braucht. Mhm. Wie sind denn seine Gefühle dir gegenüber? Ich denke mal, dass er liebt mich ein Stück auch noch und wir unternehmen auch noch viel miteinander. Mhm. Aber seine Liebe ist nicht so groß, nicht so stark zu ja. dir wie deine zu ihm. Ja, würde ich mal so sagen. Kann man sagen. Es ist halt, wir haben eine Kilometer entfernt von 150 Kilometern. Darf ich mal fragen, wieso es überhaupt zu der Schwangerschaft jetzt gekommen ist? Ja, halt, weil ich bei ihm über Wochenende zum Geburtstag war. Das hast du gerade schon erzählt, ja. Aber dann ja, muss man ja nicht schwanger werden. Nein. Auch wenn man miteinander schläft. Ja, klar. Mit Trennung, also mit der Beziehungstrennung habe ich auch gleichzeitig die Pille abgesetzt. Mhm. Weil ich mir gesagt habe, wenn ich keine Beziehung habe, brauche ich es auch nicht nehmen. Aber das wusstest du doch, bevor du mit ihm ins Bett gestiegen bist. Wir haben verhütet. Aha. Wie habt ihr verhütet? Mit Kondom. Und zwar trotzdem? Ja. Ist es geplatzt oder was? Ich weiß bis heute noch nicht, weil ich habe damals nichts davon gespürt. Mhm. Und So, jetzt ist alles so, wie es ist, wie du es gerade beschrieben hast. Genau. Wo liegt jetzt für dich das Problem? Die Traurigkeit, dass du letztendlich mit ihm nicht zusammen sein kannst, obwohl du ihn so sehr liebst und jetzt auch noch schwanger von ihm bist? Nicht nur darin, sondern dass ich für mich gesagt habe, ich kann kein Kind von ihm haben. Und zu wissen, dass ich dieses Kind alle Wochenende mal abgeben muss, weil er ja auch ein Stück davon hat. Er hebt unheimlich hohen Anspruch auf das Kind und sagt, das ist nicht nur meins, es ist unser Kind. Mhm. Womit er ja recht hat. Ja, und er hat da, will unheimlich viel, also auch Zeit mit dem Kind verbringen. Was und ja auch richtig ist. Ja, nur ich sag mir, ich kann es nicht. Ich kann nicht ihm das Kind geben, ihn dann immer wieder sehen und doch genau wissen, ich krieg nichts mehr selber von ihm. Was heißt, ich kann das nicht? Welche Gedanken hast du im Kopf? Es würde mir wehtun, sag ich mal, weil ich mir immer noch Hoffnung machen würde wahrscheinlich. Oder halt eben immer, also ich kann mir, gut, ich bin zwar erst 20, aber ich kann mir momentan einfach keinen anderen Mann mehr vorstellen. Ich verstehe dein Problem. Heißt das, dass du über eine Abtreibung oder was? Nein, also ich war in Köln in dieser Ausstellung und habe mir gesagt, ich kann das Kind nicht abtreiben. Du warst im Körper halten? Ja. Da sieht man, dass das ist diese große, berühmte Ausstellung, worüber man überall gesprochen hat. Ja. Und da sieht man diese ganz kleinen Püppchen, ne, die ein paar Wochen alt sind. Und genau. Wenn man wirklich das Grausen kriegt, wenn man sich vorstellt, dass diese kleinen Wesen abgetrieben werden, ne, ermordet werden, muss man da sagen. Ja, eben. Und weil ich bin auch, ich habe mal die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester angefangen, weil ich halt auch Kinder liebe. Und so, Angel, jetzt ist aber der Fall für mich völlig klar. Du bist schwanger, du wirst dieses Kind haben, da wird über gar nicht diskutiert. Und du hast das große Problem, dass du sagst, ich kann aber nicht, weil ich ihn noch liebe und das reißt immer wieder die Wunden auf. Ja, und ich war jetzt am Überlegen, ob ich mich nicht komplett von ihm lossage, überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihm habe, ihm somit auch das Kind verweigere. Was für eine egoistische Person du doch wärst. Nein, ich will nicht sagen egoistisch. Doch, aber sehr egoistisch, weil du es dir am einfachsten machen möchtest. Jetzt wirst du Mutter. Und das heißt auch Verantwortung tragen. Und das heißt auch die eigenen Bedürfnisse ein bisschen runterschrauben. Jetzt kommt da ein neues Wesen, ein neuer Mensch auf die Welt. Und dieser Mensch hat einen Vater. Und er hat auch ein Recht darauf, finde ich, mit diesem Vater Kontakt zu haben. Irgendwann wird sich dein Kind fragen, wer ist mein Papa? Und warum durfte ich früher meinen Papa nicht sehen? Ja, weil mir das am Herzen so weh tat, wirst du dann sagen. Aber ich denke auch, da musst du einfach jetzt durch, da musst du diszipliniert sein. Die Sachen, die Gegebenheiten sind nun mal so, dass er dich nicht so sehr liebt wie du ihn. Das ist sehr schlimm. Es ist Horror, ich weiß, brauchst du mir nicht zu erzählen. Aber jetzt ist eine ganz neue Situation entstanden. Du bist schwanger, es ist ein neuer Mensch im Kommen. Und da musst du deine eigenen Gefühle etwas runterschrauben, so ist es nun mal. Ja, aber es geht doch allgemein, sag ich mal, wenn ich sage, wir versuchen es miteinander, das ganze Finanzielle. Ich habe keine Ausbildung, weil ich die abgebrochen habe. Er hat auch noch einiges, was er erklären muss in Finanzen. Und Ich sag mal, ich wäre ihm ja auch ihr Mundstück Last. Das willst du dir jetzt so hindrehen, um eine Rechtfertigung zu finden für deinen eventuellen Schritt. Ich glaube, dass er sehr bereit sein wird, wie du es gerade angedeutet hast, das Geld, was er hat, auch noch für das Kind zu geben, was er zahlen muss. Naja, es ist halt, ich will halt nichts über das Jugendamt machen. Und das ist die Frage, gibt es denn keine anderen Möglichkeiten, dass man irgendwie was klären kann, sag ich mal, ohne dass ein Jugendamt dann diesen Druck ausübt? Ich kenne das von meinem Patenkind. Ja, aber dir geht es doch um was ganz anderes. Eigentlich möchtest du den Mann ganz loswerden. Ja, oder ganz haben, eins von beiden. Ja gut, du kriegst ihn nicht ganz. Und ganz loswerden finde ich eine äußerst egoistische Einstellung, wenn du das durchziehen würdest. Ach, ich weiß es nicht. Ich ja. Mensch, du kriegst ein Kind und das Kind hat einen Vater. Ich sehe es momentan erstmal ein Stück als Erzeuger an. Sag ich, also für mich jetzt mal, weil ich... Dann bist du die Austrägerin. Also wenn es jetzt... für mich ist ein Vater einer, sag ich mal, der auch zur Mutter steht. Na, was heißt denn, der steht zu dem Kind und du kannst ihn ja nicht zu der Liebe zwingen. Du willst partout dein Ding durchboxen. Du willst ihn zwingen, dass er so funktioniert, wie du es gerne möchtest, dass er dich liebt. Du wirst mit dem Kopf einfach durch die Wand. Du kapierst nicht, dass er dich nun mal nicht liebt. Sei doch froh, dass ihr zumindest ein einvernehmliches Verhältnis miteinander habt. Dass ihr euch auf einer guten, vielleicht sogar sehr guten freundschaftlichen Ebene begegnen könnt. Für das Kind. Es geht doch jetzt erstmal um das Kind und nicht um dich. Das ist unheimlich schwierig. Aber gibt es irgendwelche Unterstützung, sag ich mal? Ja, gibt es alles. Können wir dich gerne gleich noch ein bisschen beraten. Das kann mein Psychologe machen, das ist gar kein Problem, meine Psychologin. Mhm. Aber das andere Problem schien mir das schwerwiegendere zu sein, welches wir gerade besprochen haben. Ja, ich habe ihn gerade vor diese Wahl gestellt. Das war eine Stunde vor jetzt gerade. Und habe ihm gesagt, eigentlich möchte ich das so oder so. Und was möchtest du? Entweder ihn ganz oder gar nicht? Genau. Mhm. Und da hat er gesagt, das ist eine Entscheidung, die kann er jetzt einfach nicht so fällen und so. Mhm. Andy, ich finde es unmöglich, was du da machst. Ich finde es unmöglich. Das ist vollkommen egozentrisch, wie du dich verhältst. Also ich hab einen Kumpel, der mich halt auch zu dir geschickt hat, der sah das eigentlich nicht unbedingt als egoistisch an. Also so eine Einstellung überrascht mich jetzt total. Mhm. Ja, sage ich dir. Weil dir geht es nur um deine Gefühle. Du bist ich orientiert. Aber kann ich dem Kind eine richtige Mutter sein, sag ich mal? Ja, natürlich kannst du das. Wenn ich aber darunter leide, den Vater ständig zu sehen, eventuell auch zu sehen, wenn der Vater immer eine neue Frau hat und diese neue Frau wird am Wochenende Ersatzmutter sein? Ja, das musst du für dein Kind aushalten. Und du kannst eine wunderbare Mutter trotzdem sein. Das gehört eben auch dazu, wenn man jetzt Eltern wird, Mutter wird. Man wünscht dich echt, ich wäre es nicht. Manchmal wünschte ich echt, ich wäre es nicht. Ja gut, aber nun ist es passiert. Ne? Und sei doch auch froh, dass es von einem Mann ist, den du liebst. Es ist ja letztendlich auch ein Kind der Liebe. Das ist ja nicht irgendein blöder One-Night-Stand gewesen. Ja, das ist klar. Also Angie. Ich finde, dass du dich da zusammenraufen musst. Für dieses Kind. Und ich bin sicher, dass du in 10, 15 Jahren sehr froh sein wirst, wenn du es gemacht hast. Weil dich hinterher mit deinem erwachsenen oder jugendlichen Kind auseinanderzusetzen und dann auf die Jammertour kommen, wie du das bei mir jetzt gerade angefangen hast, ich halte es nicht aus und so, da wirst du sehr blöd dastehen später mal. Und große Gewissensbisse haben und schwer belastet sein, ich bin sicher. So habe ich es noch nie gesehen, ich habe es immer anders gesehen. Pass auf, jetzt kannst du dich mit meiner Psychologin, der Elke, noch unterhalten wegen der ganzen Unterstützungsgeschichten. Mhm. Ja, das geht so, du legst auf und die Elke Donalski ruft dich gleich wieder an. Okay. Ja? Gut. Toi, toi, toi. Ich danke. Tschüss. Ciao. 1.33 Uhr. Nee, 1.34 Uhr. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Thank you. exakt 1.35 Uhr ist Radio 1 Live und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, das heißt, ihr könnt ganz einfach hier bei mir anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße herzlich Manuela und Manuela ist 35 Jahre alt. Schönen Morgen. Ja, morgen, Domian. Das freut mich ja, dass ich bei dir mal durchkomme. Ja. Jetzt bin ich total nervös. Also mein Thema war Sterilisation beim Mann. Mhm. Und zwar, ich bin, wie gesagt, 35, wir haben 4 Kinder. Mhm. Älteste ist 11,5, die jüngste 3,5. Und mein Mann hat mir am letzten versprochen, er ist sich sterilisiert. Er hat es natürlich nicht gemacht. Mhm. Er hat den Schwanz eingezogen, kann man so sagen. Also er hat irgendwie Angst, er verliert seine Männlichkeit. Mhm. Na, jetzt vor, 6-7 Wochen war ich dann halt nochmal schwanger. Mhm. Und dann, da gibt es so eine Klinik hier in der Nähe, in Traben-Trarbach. Mhm. Die machen Sterilisation bei der Frau, dann zusammen, aber mit Entscheidung, Sterilisation bei der Frau, also Abtreibung mit Sterilisation, habe ich dann gemacht. Mhm. Also ich bereue es nicht, darum geht es nicht. Darum geht es nicht, aber, so furchtbar aufregend. Aber man hätte es ja vermeiden können, ne? Also richtig. Es hätte vermieden werden können, wenn er es dann gemacht hätte. Richtig. Jetzt hast du gerade so angedeutet, er macht es nicht, weil er Angst hat, seine Männlichkeit zu verlieren. Hat er das so ausgedrückt oder vermutest du das nur? Nee, ich vermute das. Mhm. Ausgedrückt hat er es nie. Redet ihr denn so richtig offen darüber? Wir haben darüber geredet. Und wir haben auch 2 Männer in der Verwandtschaft, die haben mitgemacht. Mhm. Ein Onkel von ihm und ein Schwager von ihm und die haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Aber er hat einfach Schiss davor. Mhm. Aber jetzt ist das Problem ja im Prinzip für euch jetzt Ja, schon, aber richtig ist es nicht. Also ich muss an alle Männer, die jetzt zuhören, appellieren, lasst euch sterilisieren. Ist viel einfacher beim Mann wie bei meiner Frau. Mhm. Natürlich ist es viel einfacher. Klinik, also bei mir haben sie es innerhalb von 3 Tagen gemacht. Aber ich weiß, dass manche Frauen liegen bis zu 10 Tagen damit. Also musstest du 3 Tage im Krankenhaus liegen? Ja. War das ein mittelschwerer operativer Eingriff? Kann man das so sagen? Ich würde sagen, schon schwer. Also mit Vollnarkose? Ich bin nicht wehleidig, aber ich würde sagen, ja. Für manche Frauen schwer. Es ist richtig. Vollnarkose? Vollnarkose, richtig. Und ein Bauchschnitt. Und ein Bauchschnitt sogar. Ja. Ja, das ist natürlich beim Mann wirklich viel einfacher und viel schneller. Richtig. Man kann es ambulant machen und es ist relativ unkompliziert, soweit ich das weiß und beurteilen richtig, kann. Richtig, ganz genau. Nee, richtig, vollkommen richtig. Hat denn der Mann sich jetzt, nachdem das nun passiert ist, sage ich mal, mal bedauernd geäußert, dass er gesagt hat, tut mir leid, dass es so gekommen ist, ich hätte ja vielleicht doch was tun können? Nee. Gar nichts. Aber ich meine, du hast völlig recht, Familien in einer solchen Situation, wie du es gerade beschrieben hast, da ist der Mann am Zug, finde ich auch. Richtig. Und richtig, es hat mit Verlieren der Männlichkeit überhaupt nichts zu tun. Richtig, ich habe ja schon mit sterilisierten Männern gesprochen, die sagen, es funktioniert wunderbar genauso wie vorher. Ja, genau. Es passiert genauso. Ich habe auch so vieles gefunden, weil wir halt in der Verwandtschaft 2 Männer haben, die haben es gemacht und die haben mit ihm gesprochen, also mit denen haben wir regen Kontakt gehabt. Ne, und haben ihm nur zugeraten und er hat dann wirklich den Schwanz eingezogen, das fand ich so fies. Die meisten Männer glauben ja, dass es dann gar keine Samenflüssigkeit mehr gibt und so. Ach, da ist gibt's alles. Blöd. Sieht alles aus wie vorher, richtig. Nur es funktioniert halt dann nicht mehr im Sinne, dass man fruchtbar ist. Und, ja, Manuela, nehmen wir das mal so als Appell hin, ne? aus deiner Erfahrung. Als Appell an andere Männer, die jetzt zuhören und die in so einer Zwickmühle stecken und die schon genug Kinder in die Welt gesetzt haben. Ich meine, irgendwo ist mal Schluss. Also, es hat mir zwar leid getan um das 5. Kind. Also gerne habe ich es nicht gemacht. Aber ich meine, man muss ja auch gucken. Aber hast du nicht so ein bisschen Wut und Zorn jetzt auf deinen Mann? Doch. Hätte ich schon an deiner Stelle. Ich auch. Doch. Zumindest das kann hätte ich er. Nicht ganz abstreiten. Zumindest doch. Hätte er dich, als du dann im Krankenhaus lagst, hätte er sich entschuldigen müssen und sagen, ich hätte das vermeiden können durch mein Verhalten. Das sieht aber nicht ein. Mhm. Na, das ist halt diese Angst. Na, es hätte ja was passieren können. Ja klar, bei mir hätte auch was passieren können. Mhm. Ja, ist so. Ist ein operativer Eingriff. Mhm. Na? Gut, Manuela. Ja. Es ist jetzt passiert bei dir und... Ja, nee, ich meine, ich bedauere es. Wir nehmen es einfach mal als Appell an andere Betroffene. Alle Männer, die jetzt zuhören und die noch ein bisschen den Schwanz einziehen, die sollen mal den Schwanz ausstrecken und das machen. Okay? Okay, alles klar. Tschüss. Okay, danke. Tschö. Robert, 18 Jahre alt. Morgen. Ja, moin Jürgen. Moin Robert. Dein und Thema. Und zwar, es geht um das Thema, ich habe mal so ein Mädchen im Internet kennengelernt. Mhm. Und jetzt mal, ich fahre da jetzt nachher hin. Wie im Internet? In so einem Chatroom oder wo? Ja, genau. Aha. Wann hast du die kennengelernt? Vor circa 3 Monaten. Und wie oft habt ihr gechattet miteinander? Ziemlich oft, fast täglich. Fast täglich. Habt ihr sehr... Also bis auf den letzten zwei Monaten, weil ich meine, da hatte ich kein Internet mehr. Mhm. Also es ging halt wegen der Rechnung, ist mal, da haben meine Eltern einen leichten Riegel vorgeschoben. Ach so, da hast du zu lange vor dem Rechner gesessen. Ja, so ungefähr. Mhm. Habt ihr denn auch mal Bilder ausgetauscht? Oder ja, haben wir auch. Habt ihr auch telefoniert? Telefoniert auch? Ja. Auch telefoniert? Regelmäßig. Ja. Fast täglich in der letzten Zeit. Ja. Und jetzt triffst du sie? Ja, genau. Morgen? Ja. Also im Prinzip um 6 Uhr abends. Morgen um 6 Uhr abends? Mhm, also Samstagabend 6 Uhr. Das ist ja so aufregend, ne? Mhm. Wohnt sie denn in deiner unmittelbaren Umgebung? Ja, oder musst du in Hessen. Und wo wohnst du? In Nähe von Duisburg. Ah, das ist natürlich ein Stück zu fahren, ne? Ja, also... Du fährst hin? Mhm. Zu ihr nach Hause, wohnt sie auch noch bei den Eltern? Ja. Mhm. Sie ist also ein bisschen jünger als ich. Wie alt ist sie? 15. 15 erst? Ja. Das ist natürlich sehr viel jünger, ne? Ja, aber ich sag mal, wie gesagt, wir haben uns ziemlich gut verstanden, auch so ein bisschen Internet und über das Telefon. Kann und das alte spielt nicht unbedingt so eine gewisse Rolle. Mhm. Kann man sich über das Internet verlieben? Geht das? Also, ich habe vorher gedacht nicht, aber inzwischen denke ich schon, ja. Mhm. Wer hat denn da wen zuerst angesprochen? Du sie oder er oder sie dich? Ich habe sie angesprochen. Aha. Und irgendwie, also ich wusste nicht, dass es damals ihr allererster Tag in diesem Chat war. Mhm, das habe ich erst vor ein paar Tagen erfahren. Mhm. Oder habt ihr euch so ganz langsam angenähert? Ja, also so nach und nach halt. Mhm. Ist es denn jetzt schon so, aufgrund der vielen Informationsaustausche, die ja stattgefunden haben und des vielen Telefonierens, dass ihr viel voneinander wisst? Ja, doch, eigentlich relativ schon. Was machst du denn, wenn sie dir morgen gar nicht gefällt, wenn du ihr gegenüberstehst? Kann ja sein, ne? Du hast ein Foto gesehen, na gut, Fotos können vieles so auch verschönern. Ich sag mal, da habe ich teilweise auch, wie gesagt, echt Angst vor. Ich sag mal, weil ich sag mal, die hat auch Fotos von mir gesehen. Mhm. Und ich habe Angst vor, ich sag mal, dass ich ihr nicht gefallen habe. Oder so, kann auch passieren, ja genau. Ja genau, ist im Prinzip, also ich habe auch letztens einen Brief von ihr gekriegt, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen. Mhm. Und der hat wirklich dieselbe Angst. Mhm. Du schläfst dann bei den Leuten, ne? Ja, also im Gästezimmer. Im Gästezimmer. Ist klar, ja. Ja, ja, so schnell soll es ja nicht gehen. Aber du bist dann erstmal morgen da. Das heißt, wenn ihr euch so nicht gefällt, ist eine Abreise erst übermorgen möglich, ne? Ja, am Sonntag. Am Sonntag, ne? Sonntagmittag. Aber ich würde da auch mal optimistisch jetzt rangehen, Robert. Ne? Wenn ihr euch so gut verstanden habt am Telefon und die Bilder euch gefallen gegenseitig. Ja, also die Bilder spielen nicht unbedingt so eine große Rolle. Naja, schon, ne? Man muss ja auch ein bisschen, das Auge muss es ja auch stimmen. Ne? Ja, okay, ich bin auf jeden Fall, sie gefällt mir absolut. Mhm. Das ist also kein Thema. Mhm. Was bleibt uns? Uns bleibt dann dir und euch viel, viel Glück zu wünschen für morgen. Robert. Ja, das hoffe ich mal. Also ich morgen um diese Zeit weißt du schon viel mehr. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also toll, toll, toll. Jo, okay. Gute Fahrt nach Hessen. Ja, ich habe mit einem Freund zusammen. Ach, mit einem Freund fährst du? Ja, ich meine, der muss nach Mainz. Ja. Und da fahre ich nur eine Runde weiter, weil ich meine, da fahren wir halt, sparen wir halt ein bisschen Geld, weil ich bin zur Zeit ein bisschen knapp bei Kasse. Ja, so ist es gut. Viel Glück. Jo, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Monika, 24 Jahre alt, morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hörst du mich gut? Ich höre dich sehr gut, ja. Ich muss ein bisschen leiser sprechen wegen meinem Mann. Ja. Ich versuche dir meine Geschichte zu erzählen, so kurz wie möglich, damit du das so richtig verstehst. Ja. Mein Problem liegt ja eigentlich in einem Abschnitt meines Lebens. Und zwar, ich fange jetzt so an, meine Eltern sind Zeugen Jehovas, mhm, schon von vornherein. Mhm. Also ich war ja, sage ich mal, jetzt 3 oder 4 Jahre alt, als sie da dazu gekommen sind. Monika, ich würde dir raten, wenn du leise sprechen musst, ja, dann dreh bitte auch noch den Fernseher ganz runter oder das Radio. So. Ich höre so einen Hall hinten. Ach so, gut, ja. Mhm. Ist gut? Ich hoffe, gut? Ja, ich würde. Mhm. Okay. Und naja, ich bin da aufgewachsen, wie gesagt, in der Region. Und war ich immer also von vornherein nie davon begeistert. Als Kind habe ich mich immer schon dagegen gestellt, war immer beschimpft als schwarzer Schaf in der Familie, weil ich nie das gemacht habe, was sie von mir verlangt haben. Wirklich? Obwohl du da so hineingewachsen bist? Ja. Hast du eine Oppositionshaltung schon eingenommen? Immer. Ah, ja. Ich hatte immer große Fresse gehabt, wollte dies und jenes nicht. Mhm. Und ja, so bin ich ja halt aufgewachsen. Und dann irgendwann mal kam der Punkt, wo ich mich taufen lassen sollte, das kennst du ja bestimmt. Als Zeuge, was musst du dich irgendwann mal taufen lassen? Mhm. In welchem Alter? Also im Grunde genommen ist das ja egal. Nur du musst ja dazu stehen, mhm, und beweisen damit, dass du den Glauben an Gott hast. Mhm. Das habe ich ja auch gemacht, aber unter Zwang. Denn ich musste schon ein paar Mal zu Hause ausziehen, deswegen. Mhm. mein Rettungsboot war eigentlich mein Mann, weil darum geht's ja, wo ich dich anrufe. Ich habe ihn kennengelernt, da habe ich eine Phase gehabt, da musste ich unbedingt ausziehen, weil ich mich nicht taufen lassen wollte. Dann habe ich schnell geheiratet, ohne Liebe. Wie alt warst du da? Bitte? Wie alt warst du da? 21, jetzt bin ich 24. Ach so, und so lange hat man dich in Ruhe gelassen, dass du dich nicht taufen lassen musstest? Ganz genau, ja. So lange hat man mich in Ruhe gelassen, dann kam der Punkt, wo meine Eltern sagten, pass mal auf Mädchen, das geht so einfach nicht, du wohnst unter unserem Dach und musst das machen, was wir von dir verlangen. Und ja, weil ich ja nicht selbstständig war, kein Geld hatte, kein Dach, keine Arbeit, nichts, musste ich ja natürlich das machen, was sie von mir verlangen. Und damit ich Ruhe kriege, habe ich ja auch. Das heißt, du hast dann geheiratet. Ach, du hast dich dann doch taufen lassen? Ja, habe ich nicht, musste mich taufen lassen. Aber du hast gerade gesagt, ein Jahr danach, weil ich meinen Mann schon kannte. Schon kannte ich meinen Mann. Und dann habe ich genau ein Jahr danach geheiratet. Und dann bin ich damit auch abgetreten von Zeugen Jehovas. Aber diesen Mann hast du nicht geliebt, oder wie? Nein. Das war nur meine Fluchtstätte war das, mein Mann. Verstehst du? Ich musste einfach weg. Mir wurde alles verboten. Du musst dir vorstellen, ich bin als Jungfrau in die Ehe gegangen. Ich hatte keine Ahnung vom Sex, vom Nichts. Null Ahnung vom Nichts. Wo hast du denn diesen Mann kennengelernt? Ich habe vorher mal in der Disco gejobbt. Das durfte ich noch. Das durftest du? Das durfte ich, ja. Und weil dann hat man ja viele Bekannte von mir auch. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Und zum Glück ist er ein sehr guter Mann. Also sehr guter Junge. Und er hat mich da quasi da rausgezogen. Gut, du hast ihn ja geheiratet, du warst nicht verliebt in ihn. Nein. Du bist jetzt 24 Jahre alt. Ja. Was ist seither geschehen? Bist du mit ihm noch zusammen? Ja, natürlich. Und das ist das Problem. Ich habe jetzt nämlich einen Mann, einen anderen Mann, den ich liebe. Von dem auch meine Eltern wissen. Und eigentlich habe ich seit 2 Jahren keinen Kontakt mit meinen Eltern, seitdem ich abgetreten bin von Zeugen Jehovas. Aber wieso wissen Sie dann von dem neuen Mann? Von meiner Schwester. Meine Schwester habe ich erzählt, weil mit meiner Schwester, das war die einzige, die ich Kontakt habe, weil sie mich sehr liebt und sehr hängt an mir. Hast du denn mit deinem ersten Mann? Ja, mit meinem Mann. Hast du ein Kind? Habt ihr ein Kind gemeint? Nein, gar nichts. Wir sind nur verheiratet. Unser Sexualleben läuft auch nicht. Jetzt hast du dich verliebt in einen anderen Mann. Ja, jetzt habe ich seit 4 Monaten quasi eine Beziehung, die nebenbei läuft. Weiß dein Mann das? Nein, das darf er auch nicht wissen. Nur meine Eltern wissen das. Deswegen bin ich in der Stadt, wenn die mich sehen und andere zu ihnen Jehovas sagen immer, ich bin eine Hure, Schlampe. Und ich kriege immer so Beschimpfungen bei der Arbeit, wenn zum Beispiel, da wo ich arbeite, wenn da irgendwelche Leute kommen von mir, die mich kennen, von Kind auf, dann sagen die auch immer, die grüßen mich nicht mal, die spucken sogar, wenn die mich sehen. Und das sind auch Zeugen Jehovas? Ja. Du wohnst also in einem kleinen Ort? Ja, kann man sagen, können sich alle. Und, also ich schlimm weiß nicht, ich habe schon einen Selbstmord hinter mir. Und ich weiß einfach nicht, was ich anfangen soll. Ich kann mich nicht scheiden lassen. Warum nicht? Ja, wenn ich das dir erklären soll, aber das ist ganz schwierig. Wenn ich mich scheiden lasse, ich habe nichts. Ich habe nichts und niemanden. Verstehst du? Ich bin dann ganz alleine auf mich gestellt. Moment. Also du hast einmal jetzt deinen neuen Freund. Ja, aber das ist ein Asylant. An dem habe ich ja auch nichts. Verstehst du, das ist, wie soll ich das sagen, der hat ja keinen Stand hier in Deutschland. Wie ist denn überhaupt so eure Ehe? Ist das eher so eine freundschaftliche, so Bruder-Schwester-Beziehung? Von meiner Seite ja, von meinem Mann ist nicht, ich bin seine erste Liebe und er wird alles für mich tun. Aber wenn zum Beispiel jetzt auch sexuell nichts mehr läuft bei euch, wie geht er denn damit um? Ja, wie? Der versucht mich immer wieder zu überfallen und dann sagt er zu mir, ja, Schatz, ich liebe dich, wieso schläfst du mit mir nicht und solche Sachen und dann, ich habe immer irgendwelche Ausreden halt, ich sage immer, dass ich so eine Phase habe, dass ich einfach keinen Bock habe und ich versuche mich immer wieder auszulegen. Am liebsten wäre dir, wenn du jetzt so zaubern könntest, wenn du dich befreien könntest von dieser Ehe, aus dieser Ehe. Ganz genau, aber kann ich nicht. Das ist ein Zwang, ich kann dir das nicht beschreiben, das ist so wie ein Gefängnis. Ich gehe nach Hause, ich bin unglücklich, ich gehe zur Arbeit, ich bin unglücklich, ich bin... Ja, wenn ich Autos sehe, dann möchte ich mich am besten vor die Autos werfen, damit nichts mehr, was mit meinem Leben zusammenhängt und mit mir, dass ich nie wieder damit in Berührung komme. Also es scheint ja wirklich eine ganz große Problematik hinterzustecken. Hast du irgendwann in deinem Leben schon mal, warst du mal bei einem Psychologen? Nein, weil ich dachte immer, ich komme damit selber klar. Aber du kommst damit nicht selbst klar, Monika. Nein, das weiß ich auch selber, weil Ja, wenn du schon, es liegt ja nahe, diesen Vorschlag zu machen, wenn das überhaupt nicht funktioniert in der Ehe und du hast dich jetzt sogar noch verliebt in einen anderen Mann, zu sagen, wir trennen uns gütlich voneinander. Wir sagen, es funktioniert einfach nicht. Ich, Monika, fange ein neues Leben an. Ja. Und in dem Moment, als ich das gerade vorgeschlagen habe, hast du sofort schon zurückgeschreckt und gesagt, ich kann nicht. Das heißt, da muss ja ein ganz großes Problemfeld hinterstecken, das wir sicherlich hier nicht erörtern können, wofür du aber professionelle Hilfe brauchst. Denn eigentlich müsstest du das können. Vielleicht wäre das sogar der ganz große Befreiungsschlag für dein Leben. Vielleicht sogar aus dieser Stadt herauszugehen, wo du jetzt wohnst, wo dich so viele kennen und wo du ständig diese Konfrontationen ertragen musst. Domian, hör mal, ich habe, also der Mann, den ich jetzt kenne, der weiß davon, also von meinem Problem. Mhm. Ich spreche jetzt zwar nicht so gut Deutsch, aber ich kann ihm das ja immer erklären, wenn ich was will. Mhm. Und er hat vorgestern zu mir gesagt, sagte Monika, lass uns mal einfach abhauen. Mhm. Irgendwo. Und glaub mir, Domian, ich hatte in einem Bruch vor einer Sekunde, hätte ich beinahe ja gesagt. Mhm. Ich habe den Gedanken gehabt, hau einfach ab. Lass alles liegen und hau einfach ab. Mhm. Nur dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn? Was mache ich denn dann? Sag ich mal, jetzt der Mann verlässt mich irgendwann mal. Mhm. Dann bleibe ich alleine. Mhm. Ja, aber vielleicht ist es oftmals im Leben besser, alleine zu sein, als in einer verlogenen Beziehung zu leben, Monika. In der du ja eigentlich jetzt lebst, weil du ihn nicht liebst. Ich sehe da keinen Ausweg für mich. Ich möchte, für mich eine Zwickmühle. Ich glaube, dass es hochkompliziert ist und hochkomplex ist, was in welcher Situation du da steckst und auch die ganzen Hintergründe. Mhm. Deshalb möchte ich, dass du in Ruhe jetzt mit meiner Psychologin, mit der Elke, redest. Ja. Können wir das so machen? Ja, Domian, ich wollte nur sagen noch, für mich, mit jedem Tag schließt sich etwas ab. Verstehst du, ich habe meine Familie verloren, dadurch, dass ich die Religion verlassen habe. Mhm. Das war der erste Punkt. Mhm. Und dann verliere ich wieder den Kontakt zu meinem Mann. Mhm. Und ja, das ist auch das, der Abschied in meinem Leben, der sich zumacht. Ja, aber das sind ja alles Verluste, die nicht tragisch sind, die eigentlich gut sind. Es ist ja gut, dass du dich emanzipiert hast von deiner Familie. Und es wäre letztendlich auch gut, wenn du dich trennen würdest von deinem Mann. Der Weg ist nur für dich so schwer. Und deswegen möchte ich, dass du mit deiner Fachfrau darüber redest. Ja, ich wollte dir noch was sagen. Meine Schwester, obwohl sie mich an meine Eltern verraten hat, du wirst es nicht glauben, die hat die gleichen Probleme wie ich langsam. Mhm. Die kriegt das Gleiche. Also Monika, wir machen das jetzt so. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich in den nächsten Minuten zurück. Ja. Okay. Und dann bedanke ich mich und toll, toll an deine Sendung. Ne? Ich wünsche dir auch alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Monika. Tschüss. Marcel, 18 Jahre. Ja, hallo Domian, schönen guten Morgen. Hallo Marcel. Na, ich rufe an, ich bin Hobbyschriftsteller. Du bist ein kleiner Goethe. Ja, meine Freundin nennen die, also ich finde das aber ein bisschen übertrieben. Wie, die nennen dich wirklich kleiner Goethe? Ja, die nennen mich immer so, aber ich finde das übertrieben, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Sage ich dann auch gar nicht zu dir. Was schreibst du denn? Dramen, Romane, Kurzgeschichten? Ja, ich schreibe hauptsächlich Gedichte, weil ich mich da am besten wiederfinden kann in den Gedichten. Gedichte schreibst du? Ja. Hast du denn ein Vorbild, einen Dichter, der dir besonders gut gefällt? Ach, also ein paar Schriftsteller, die dichten nicht nur. Also der eine ist Lichter Bargeld, heißt der. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Einstürzen in Neubauten. Ja. Und Günther Grass finde ich sehr gut. Und natürlich auch Josef Leding. Den kennst du wahrscheinlich nicht. Nee, den kenne ich nicht. Aber da hast du natürlich schon mal potente Vorbilder, ne? Ja, den kenne ich auch schon persönlich, den Josef Leding, den kenne ich. Den kennst du. Ja. Wie viele Gedichte hast du denn mit deinen zarten 18 Jahren schon geschrieben? Oh, sehr viele. Ich muss ja, also das sind, was heißt sehr viele? Das ist ja auch relativ, ne? Ich sag mal 60 Stück, sind das schon. Sind die auch schon veröffentlicht? Eins habe ich mal in der Zeitung veröffentlicht. Ist das wahr? Hast du denn für uns eins parat, was vielleicht auch so in den Rahmen dieser Sendung passt, das nicht zu lang ist, nur um mal so ein Gefühl zu kriegen für das, was du so dichtest und wie du dichtest? Ja, das ist sehr schwer, weil man hat mir gesagt, ich soll sehr kurz sein. Und das ist ein Trauergedicht, was ich meinem Onkel gewidmet habe, der gestorben ist, Weihnachten 98. Das ist aber nicht so lang. Nö, das ist sehr kurz. Okay. Das heißt, ohne dich. Mhm. Hier stehe ich nun, ohne dich. Weiß nicht, wohin und warum. Ohne dich ist alles so schwer, so schrecklich schwer für mich. Oh, die Welt ist so leer für mich. Komm zurück und erlöse mich. Oh, lass mich nicht allein, lass mich nicht im Stich. Ich brauche dich. Dedicated to Andreas Leuten. Ja, das war es eigentlich schon, weil ich musste ein sehr kurzes, leider, da konnte ich nicht so das Beste. Ich habe nicht so viele kurze. Das ist ja nun ein Gedicht, das nach sehr großer Innigkeit klingt. Das heißt, du hast einen sehr engen, eine sehr enge Verbindung zu deinem Onkel gehabt. Ja, sehr. Mhm. Ich habe keinen Vater und er war für mich so ein Vaterersatz. Mhm. Ist es immer noch, er wird auch immer für mich bleiben. Mhm. Wie ist das denn so als junger Schriftsteller, 18 Jahre alt, hast du wirklich so den Traum, damit irgendwann mal dein Geld verdienen zu können? Ach, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich meine, der Markt ist so überfüllt und ich meine, ich mache das gerne für mich. Mhm. Und ich meine, irgendwie reicht es mir auch, wenn ich das für mich, wenn ich mich da drin, wenn ich meine Seele aufschreiben kann, alles, mhm, was in meiner Seele ist. Mhm. Und das reicht mir eigentlich. Wenn sich mal die Gelegenheit bieten würde, würde ich das schon machen. Die besten Werke sind sowieso die, die erstmal ausnehmlich nur für dich geschrieben sind, also die du für dich schreibst. Ja. Wenn es da eine hundertprozentige Übereinstimmung gibt zwischen dem Anspruch und dessen, was da entstanden ist, ist das schon eine optimale Voraussetzung, das vielleicht hinterher auch mal zu publizieren. Ja, ich finde das nicht schön. Weißt du, was ich für einer bin? Ich bin so einer, der die Sachen schreibt. Mhm. Und wenn sie mir nicht mehr gefallen, dann kann es schon mal sein, dass ich andere wegschmeiße. Mhm. Weil ich einfach was Neues produzieren will, das nicht mehr aktuell ist, das nicht mehr zu mir passt. Was sagen denn deine Freunde dazu? Ist ja nur auch nicht so üblich, dass Jungs in deinem Alter Gedichte schreiben oder auch anspruchsvolle Gedichte lesen. Ja, die wundern sich immer. Aber einerseits müssen sie es ja auch verstehen, ich bin krank. Ich bin sehr oft krank. Was hast du? Und warum bist du krank? CF, zystische Fibrose, Mukoviszidose heißt die Krankheit und bin dadurch sehr häufig krank, was heißt sehr häufig eigentlich immer. Das ist eine sehr schwere Stoffwechselerkrankung, ne? Ja, genau. Mhm. Und dadurch bin ich halt sehr oft krank, fast nur zu Hause und lese halt sehr viel und dadurch bin ich auch sehr zum Dichten gekommen, zum Schreiben. Das ist das, was halt auch so ein, für dich so ein Ausdruck, also eine Möglichkeit, vielleicht dann auch mit deinem Schicksal eher fertig zu werden? Glaube ich schon. Weil wenn ich das nicht machen würde, dann weiß ich nicht, ob ich dann heute noch leben würde. Ich hatte damals, als mein Onkel gestorben ist, hatte ich so Schwierigkeiten, dass ich gar nicht mehr leben wollte. Mhm. Und dann habe ich weiter gedichtet und habe da meine Gefühle reingelegt und habe gelernt, irgendwie auch damit zu leben. Mhm. Wann hast du angefangen? Wann hast du das erste Gedicht geschrieben? Wie alt warst du da? Das erste Gedicht, das war mit 16 Jahren. Da bin ich durch die in unserer Schule, die heißt Josef Reding Schule in Hotzwickede, bin ich zum Schreiben gekommen durch eine Schreibwerkstatt. Mhm. Da war Josef Reding persönlich, der Schriftsteller. Der lebt noch, ne? Der lebt noch. Ja, hast du gerade gesagt, dass du ihn kennengelernt hast, ja. Ja, und das Erstaunliche ist an der Sache, das ist selten, dass die Schule benannt wird nach einem noch Lebenden. Stimmt, ja. Mein Lehrer hatte mich angemeldet. Ich war in der Zeit krank und er hatte mich einfach angemeldet bei der Projektwoche. Und ich wusste gar nicht, wo er mich anmeldet. Und er dachte, das liegt mir und ich war auch ganz überrascht. Und dann muss ich sagen, da habe ich meinen ersten Lorbeerkranz. So fing das an. Ja, da war ich da bin ich positiv aufgefallen wohl und das hat mir so Mut gegeben. Diese Krankheit, soweit ich informiert bin, die du hast, ist eine ausgesprochen schwere Krankheit. Ja, das stimmt allerdings. Ist es so, dass du selbst auch über deine Lebenserwartung oft nachdenkst? Ja, doch, mache ich. Aber im Moment versuche ich sehr positiv zu denken. Kann man das überhaupt so sagen? So ganz alt kann man ja mit der Krankheit nicht werden, soweit ich weiß. Nein, mein Arzt sagt so 10, 15 Jahre habe ich noch ungefähr. Mhm. Und das zu wissen, ich weiß nicht, innerlich tut es einem schon weh. Aber ich finde, das ist mein Schicksal. Ich meine, dadurch, das fließt in meine Gedichte ein, das ist mein Leben. Meine Kunst halt. Ich. Ja, dein Ich. Schön gesagt. Ich denke, Kunst ist Kunst, wenn sie aus dem Herz kommt, wenn sie von ganz tief innen kommt. Sonst ist es keine Kunst, denke ich. Ich wünsche dir, dass du einen Verleger findest für deine Sachen, Marcel. Ja, danke schön. Erstmal wünsche ich dir, dass du immer zufrieden bist mit dem, was du da schreibst. Und dann wäre es natürlich auch noch schön, wenn du es vielleicht publizieren könntest und einige Leute dann teilhaben könnten. Ja, das wäre super. Ja. Weil man teilt sich ja doch gerne mit und ich schreibe ja natürlich immer so nicht direkte Gedichte, aber auch wieder, also so, dass man die verstehen, verstehen kann. Ich verstehe. Die verstehen sollen. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke. Ich wünsche dir auch noch viel Erfolg in deinem Leben. Dankeschön, Marcel. Okay. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben. Das war's für diese Woche von uns, von Domian, vom Talk Radio, von 1 Live, vom WDR Fernsehen. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Annette Bastian, Axel Rottländer, Dirk Winhösen, Tim Stienauer, Henning Kaiser. Und unsere Themen nächste Woche heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Star für eine Stunde Talkshow-Erlebnisse. Und nächste Woche Donnerstag ist dann unser großer Tag, nämlich Domian bringt Liebe. Wir versuchen euch zu verkuppeln, euch das Glück zu bringen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und drückt Stefan Raab morgen die Daumen. Bis Montag. Bye bye. Ciao.